Das Studentenrecht kommt aus dem soldatischen Geist, der in der Jugend selbst lebendig geworden ist, als eine Wiedergeburt, ein Suchen nach innerer Form im deutschen Wesen. Das Studentenrecht verpflichtet die Studenten nicht nur zur Mitarbeit an der Erneuerung der Universität, sondern es fordert die akademische Jugend geradezu heraus, ein hohes Vorbild junger Mannheit, der körperschaftlichen Selbstsucht und Wehrhaftigkeit, der Gefolgschaftstreue und der Ehre aufzustellen. So wird aus der Universität das geistige Soldatentum des Dritten Reiches hervorgehen. Das junge Akademikertum wird die geistige Flanke einer neu aufwachsenden, den Staat tragenden Ausleseschicht darstellen, eine geistige SA, die der die Wissenschaft zur Wehr und Waffe, wie auch zum Werkbau, zum Werkzeug am völkisch-politischen Aufbau in die Hand gegeben ist. Die akademische Jugend wird, wie die Dinge liegen, insbesondere auch weiterhin die treibende Kraft in der Erneuerung der Universität bleiben müssen. Die Universität darf samt der Wissenschaft und der Bildung kein Leben für sich führen, abseits vom Geschehen im Volk. Das ist für uns entscheidend. Die völkische Revolution ergreift nunmehr. Universität, Wissenschaft und Bildung wandelt sie um nach ihren Gesetzen und Zielen und stellt sie damit als gestaltende Mächte in das geschichtliche Werden mitten hinein. Wir brauchen nicht erst tragende Idee und Zielgebung künstlich zu ersinnen. Sie sind uns schicksalhaft auferlegt durch die völkische Revolution, die mit Schaffung eines völkisch-politischen Gemeinwesens eine entscheidend neue Epoche in der deutschen Geschichte eröffnet hat. An die Stelle der humanistischen Universität tritt damit die völkisch-politische Universität, die durch Wissenschaft, durch Erziehung und Bildung der Ausleseschicht ihren Anteil zu leisten hat am Aufbau des völkisch-politischen Gemeinwesens der Deutschen. Nationale Willensbildung und Charakterbildung ist die Aufgabe der neuen Universität. Wir anerkennen künftig keinen Geist, keine Kultur und keine Bildung, die nicht im Dienste der Selbstvollendung des deutschen Volkes stünde und von da aus ihren Sinn empfinge.